Musikgeschichten. Heute mit der Mausmusik mal ganz anders gespielt. Mit einem Jungen, der schon sehr früh Klavier spielen konnte. Mit einer Menge Hits. Und einem gesungenen Märchen. Heute geht's um Wolfgang Amadeus Mozart. Der wurde vor ungefähr 250 Jahren in Salzburg geboren. Und der war schon in sehr jungen Jahren ein berühmter Musiker und Komponist. Was ist ein Komponist? Das ist jemand, der sich Stücke ausdenkt, Musikstücke und die Noten dafür aufschreibt. Aber auch berühmte Komponisten sind irgendwann mal ganz kleine Kinder. Und der kleine Wolfgang Amadeus hatte das Glück, in einem musikalischen Haushalt aufzuwachsen. Sein Vater Leopold war nämlich selber Musiker und auch Komponist und damals ziemlich bekannt. Im Haus der Mozarts standen natürlich Musikinstrumente rum. Und wahrscheinlich hat der ganz kleine Wolfgang Amadeus auf diesen Instrumenten rumgeklimpert. Und da hat der Vater Leopold die musikalische Begabung seines Sohnes sehr früh erkannt und hat ihm dann beigebracht, Klavier und Geige zu spielen. Und da erwies sich Wolfgang Amadeus als richtiges Wunderkind. Der lernte nämlich nicht nur blitzschnell diese Instrumente zu spielen, sondern hat schon mit 5 Jahren angefangen, sich selbst Musikstücke auszudenken und die Noten dafür aufzuschreiben, also selbst zu komponieren. Muss man sich mal vorstellen, in einem Alter, wo man normalerweise nicht mal schreiben und lesen kann, konnte der schon Noten schreiben. Und das erste Stück, was der kleine, 5-jährige Wolfgang Amadeus geschrieben hat, das hört er jetzt. Das war also das erste Stück, das der kleine Wolfgang Amadeus mit 5 Jahren für Klavier komponiert hat. Aber das klang doch gar nicht wie ein Klavier. War es auch nicht. Das war ein Cembalo. Aber das Cembalo ist wie das Klavier ein Tasteninstrument. Und das Wort Klavier kommt eigentlich vom Lateinischen, von dem Wort clavis, und das bedeutet nur Taste. Und die Tasteninstrumente von damals waren eben das Cembalo oder das Spinett. Die Klaviere, wie wir sie heute kennen, waren damals noch völlig unbekannt. Als Wolfgang Amadeus 8 Jahre alt war, hat er ein Stück geschrieben, nicht nur für ein Instrument, sondern für ein ganzes Orchester mit vielen Instrumenten. Das nennt man eine Symphonie. Die ihr jetzt hört, hat 3 Teile, die Musiker sagen 3 Sätze. Erst einen schnellen, dann einen langsamen, dann wieder einen schnellen. Das machte man damals so, damit es abwechslungsreich klingen sollte. Und wie es zu dieser Symphonie kam, dazu gibt es eine schöne Geschichte, die erzähle ich euch gleich. Diese erste Symphonie entstand in London. Wieso London? Ich habe doch eben erzählt, er ist in Salzburg geboren. Stimmt beides. Der Ruf dieses kleinen Jungen, der schon so tolle Musik spielen und auch komponieren konnte, verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und so war die Familie Mozart mit Vater und Schwester dauernd auf Achse und reiste durch halb Europa. Wolfgang musste spielen vor Königen, vor Fürsten, vor Erzbischöfen, und so landeten sie 1764 in London. Wolfgangs Schwester Nanne, die eigentlich Maria Anna hieß, erinnert sich, wie die Symphonie entstanden ist. Unser Vater lag gefährlich krank da nieder. Man hatte uns verboten, die Klaviatur zu berühren. Um sich nun zu beschäftigen, komponierte Wolfgang also seine erste Symphonie mit sämtlichen Instrumenten des Orchesters, besonders Trompeten und Pauken. Und ich musste sie, während ich neben ihm saß, mitschreiben. Irgendwas kann an dieser Geschichte nicht ganz stimmen, denn die originalen Noten sind eindeutig in Wolfgangs Handschrift, mit Veränderungen vom Vater Leopold. Das Komponieren muss man sich nämlich etwa so vorstellen. Wie man aus Buchstaben ein Wort schreibt oder aus mehreren Wörtern einen Satz, so schreibt man eben aus mehreren Noten eine Melodie. Und da kann es schon mal passieren, dass man sich verhaut. Immerhin war der kleine Wolfgang Amadeus erst 8 Jahre. Und was der Vater Leopold da reingeschrieben hat, das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie wenn der Lehrer in der Schule unter die Hausaufgaben schreibt: Aber Banane schreibt man doch nicht mit H. Und jetzt hört ihr den zweiten Satz, den langsamen. Hätte es damals schon das Fernsehen gegeben, Wolfgang Amadeus wäre der absolute Star gewesen. Und er wäre wahrscheinlich in allen möglichen Fernsehshows aufgetreten. Wahrscheinlich hätte man dann auch Musikvideos von ihm gedreht. Aber auch so spielte er überall, wo es berühmt und teuer war. Mit 6 Jahren soll er sogar schon am Hof der Kaiserin von Österreich gespielt haben. Und man erzählt sich, dass er nach dem Konzert der Kaiserin auf den Schoß geklettert ist und sie geküsst hat. Und sogar der kleinen Tochter der Kaiserin, der Prinzessin Marie Antoinette, soll er mit einem coolen Spruch einen Heiratsantrag gemacht haben. Die ist brav, die will ich heiraten. War also ein ziemlich frühreifer Knabe, der kleine Wolfgang Amadeus, und hat sich schon sehr früh für Mädchen interessiert. Geheiratet hat die Prinzessin übrigens später den König von Frankreich. So, und jetzt folgt der dritte Satz der ersten Symphonie. Schon ein Jahr später, man schrieb das Jahr 1765, hat Wolfgang seine 5. Symphonie geschrieben. 9 Jahre war er da alt. In einem Jahr muss er also 5 Symphonien geschrieben haben. Eine wahnsinnige Menge. Und woher weiß man das? Es gab einen Herrn von Köchel, der hat sich die Mühe gemacht, alle Stücke, die Wolfgang Amadeus komponiert hat, aufzulisten und nach ihrem Entstehungsdatum in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das ist das sogenannte Köchel-Verzeichnis und die sicherste Quelle, wann was entstanden ist. Der kleine Wolfgang hat also wahnsinnig schnell komponiert. Die Melodien und mit welchen Instrumenten er sie spielen lassen wollte, das muss nur so in seinem Kopf herumgeschwirrt sein. Und die Musik, die in seinem Kopf schon fertig war, aufzuschreiben und die Noten auf Papier zu bringen, das empfand er eher als lästig. Man erzählt sich sogar, dass er sich hat Märchen vorlesen lassen, damit das Notenschreiben nicht so langweilig wäre. Die 5. Symphonie hat wie die erste den gleichen Aufbau, 3 Sätze, erst einen schnellen, dann langsam, wieder einen schnellen. Und jetzt hört er den ersten Satz. Thank you. komponiert hat Wolfgang Amadeus diese 5. Symphonie auf einer Konzertreise nach Holland. Und aufgeführt wurde sie auch zum ersten Mal in Holland, höchstwahrscheinlich in Den Haag. Musik konnte man damals ja noch nicht aufnehmen und irgendwo abspielen. Wenn Komponisten also ein Musikstück aufführen wollten, dann mussten sie reisen und dann mit einem Orchester am Ort das einüben und dann aufführen. Aber diese Reiserei war eben völlig anders als heute. Man konnte nicht einfach in ein Auto steigen oder in die Bahn oder in ein Flugzeug und irgendwo hinreisen. Man musste in zugige Pferdekutschen einsteigen und dann über schlammige Wege buchstäblich über Stock und Stein fahren, denn asphaltierte Straßen waren damals auch noch nicht erfunden. Und die Mozarts waren auch nicht nur 3 Wochen unterwegs, wie wir, wenn wir in Urlaub fahren, sondern über 10 Jahre haben sie auf diesen Straßen verbracht und in diesen Kutschen bei Wind und Wetter, sind von Österreich bis Frankreich gefahren und von Italien bis England. Und so ist auch klar, dass die Kinder Wolfgang und Nanna manchmal krank wurden und Konzerte absagen mussten. So, jetzt hört ihr den 2. Satz der 5. Sinfonie, den langsamen. Dieses Leben in jungen Jahren von Wolfgang Amadeus muss man sich mal so richtig vorstellen. Immer auf Tour, immer auf Achse, immer in fremden Hotelzimmern, nie zu Hause, immer abends üben mit den Musikern, dann Aufführung und zwischendurch auch noch immer neu komponieren. Also wenn man das heute machen würde, würde man fast von Kinderarbeit sprechen. Außer dem Grund, überall Konzerte zu geben, gab es sicherlich noch einen zweiten, warum Vater Leopold mit seinem Sohn Wolfgang rumgezogen ist. Er wollte ihn überall vorstellen als besondere Begabung, um ihm später vielleicht eine feste Anstellung als Haus- und Hofkomponist bei irgendeinem Fürsten oder Erzbischof zu verschaffen. Vergleichbar mit heute vielleicht mit den ehrgeizigen Eltern, die versuchen, aus ihren Kindern Eisprinzessinnen oder Tennisstars zu machen. So, und jetzt folgt der letzte Satz der 5. Sinfonie, der schnelle.